Schütze mein Gesicht vor den Gedanken der anderen, die mit Zeitgeist spucken, kleben dir Zeitenwände ans Hemd, das ein Totenhemd wird. Ungefragt nehmen sie deine Zeit und stecken sie in die Waschmaschine der Meinungsmache herauskommt. Mainstream. Sie sagen, du bist einverstanden. Und schon schreiben Historiker Bücher.